Sechstes Kapitel und hier letztes. Im Anfang der vorhergehenden Kapitel berichtete ich Ihnen ganz genau, wann ich geboren ward. Ich berichtete Ihnen aber nicht, wie. Nein, dieser Umstand ward für ein ganz eigenes Kapitel aufgespart, über dem, mein Herr, da Sie und ich gewissermaßen einander noch völlig unbekannt sind, so würde es sich nicht geschickt haben, Sie sogleich auf einmal mit zu mancherlei Umständen bekannt zu machen, die nur mich angehen. Sie müssen ein wenig Geduld geben. Ich habe es unternommen, wie Sie sehen, nicht bloß mein Leben, sondern auch meine Meinung zu schreiben, in der Hoffnung und Erwartung, dass, wenn Sie erst meinen Charakter kennten und wüssten, von was für einem Schlage von Sterblichen ich bin, das eine Ihnen desto mehr Geschmack an dem anderen beibringen würde. So wie Sie weiter mit mir fortgehen, wird die kleine Bekanntschaft, die eben unter uns anfängt, zu einer Vertraulichkeit ausschlagen und diese, oder die Schuld müsste an einem von uns beiden liegen, wird in Freundschaft endigen. Dann wird nichts, was mir begegnet ist, für Kleinigkeit an sich selbst oder für langweilig in der Erzählung gehalten werden. Deswegen also, mein liebster Freund und Gefährte, wenn Sie meinen sollten, ich gehe im Anfang meiner Geschichte ein wenig sparsam zu Werke, so übersehen Sie es mir und lassen Sie mich meinen Gang gehen und meine Historie auf meine Weise erzählen. Oder sollte es scheinen, dass ich dann und wann auf meinem Wege ein bisschen tändelte oder beim Wandern auf ein paar Minuten eine Kappe mit Schellen aufsetzte, so laufen Sie nicht gleich davon, sondern haben Sie die Gefälligkeit und geben mir für ein wenig mehr Weisheit Kredit, als mir an der Stirne geschrieben steht. Und so, wie wir fortwackeln, lachen Sie mit mir oder über mich, oder kurz, tun Sie, was Sie wollen, nur ungeduldig müssen Sie nicht werden.